Ja, ich finde das eine sehr spannende Geschichte, das muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe, als ich in Venezuela selber war, mitbekommen, was auch Radiobeiträge für eine Rolle spielen können. Da waren von dem Präsidenten von Chavez halt so nationale Kanäle, dass wenn er gesprochen hat, wurden alle Radios gleichgeschaltet. Okay. Und das lief tatsächlich alltäglich nebenher, wenn die Leute irgendwie zum Friseur gegangen sind oder jemanden besucht haben, lief immer das Radio. Okay. Also, und es war, dass sie mitgehört haben, gleichzeitig aber mit den Leuten, die da waren, darüber gesprochen haben, dann mal wieder zugehört haben, da wieder gesprochen haben. Und es war vielleicht aber auch durch die Person Chavez an sich.